Da sind wir wieder, Henning Rosenbusch aus Schweden an meinem Telefon. Du hast einen aktuellen Telegram-Kanal, machst das Ganze auch über Facebook. Ich finde, du hast dort einen hohen Maßstab, weil du vor allem auch große Medien dort teilst und Sachen zusammenführst. Vieles auch aus der lokalen Presse. Wie gehst du an deine Arbeit dort ran? Ich habe vorhin schon versucht, so ein bisschen anzudeuten. Ich habe von Beginn an so ein kleines Loch gesehen. Ich wusste ja, dass schon vorher aus politischen Diskussionen, dass es da irgendwo Berührungsängste zu alternativen Medien gibt bei gewissen Leuten. Und wenn man meinetwegen 60, 70 ist und sein ganzes Leben lang sich auf die Tagesschau verlassen hat, hat man da auch große Schwierigkeiten, da wieder von wegzukommen. Aber als einer, der immer auch die Leitmedien gleichzeitig beachtet hat und beachten muss, weil man muss ja auch wissen, was da berichtet wird, um da irgendwo einen Überblick über die Geschichte zu halten und was da in den verschiedenen Köpfen landet. Versuche ich kritisch über diese Maßnahmen zu berichten, indem ich vor allem wirklich valide Quellen aus den Leitmedien mir suche. Da gibt es immer wieder Fundstücke, ob es im Feuilleton ist, manchmal auch im Gesundheitsbereich, wo kritische Artikel zu finden sind, auch mal doch wirklich über Impfnebenwirkungen berichtet wird und so weiter. Ja, was halt für jetzt den weniger internetaffinen Tagesschau-Gucker vielleicht doch leichter ist, sich damit mal zu beschäftigen, wenn man es dann noch kann. Es gibt ja auch viele Leute, die sind irgendwie gar nicht mehr erreichbar mit Kritik. Und auf der anderen Seite versuche ich aber auch, und eine gleich lustige Geschichte, die mir heute passiert ist, ich bin nämlich auf Facebook wieder gesperrt. Und was ich da verlinkt habe, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ich habe verlinkt das American Journal of Immunology. Da ist eine Studie erschienen, die Ich zitiere mal. Ja. Es ist eine Studie erschienen, die haben einen Impact-Faktor von 5,5. Das ist praktisch, dieses Journal ist praktisch ein Journal von der amerikanischen Gesellschaft für Immunologie. Also das ist wirklich höchster wissenschaftlicher Standard. Es ist ein Preview. Ja, und ich habe dann geschrieben, ich habe das auch betont, spannend für Faktenchecker, wenn es sich bestätigt, Geimpfte schnüren bis zu 4 Monate nach Impfung Exosomen mit Spike-Proteinen ab. Kleine virusähnliche Partikel, die potenziell überall hinkommen. Bedeutung vollkommen unverstanden. Das ist so die Studie, das Ergebnis kurzfristig zusammengefasst, und dann habe ich noch erklärt halt mit einem Link, was sind Exosomen, und das geht eben auf dieses Verschwörungstheorie-Shedding. Vielleicht hat es schon ein Hörer schon mal gehört. Shedding ist, wenn man praktisch geimpft ist und dann Partikel ausscheidet, die auf die andere Menschen reagieren durch die Impfung. Und bisher war das Verschwörungstheorie, gibt es auch einen Faktencheck. Das habe ich lustigerweise, den Faktencheck vom BR zu diesem Thema, habe ich in diesem Post auch verlinkt. So, hier ist die Gegenseite. Die sagen, das war aber allerdings bevor diese Studie erschienen ist. Die ist natürlich recht neu. Ja, aber höchste wissenschaftliche Standards, ist nicht peer-reviewed, habe ich auch in diesem Post geschrieben. Also ich habe so rein aus journalistisch-handwerklicher Sicht hier wirklich nichts Böses getan, aber ich kassiere dafür einen normalen Strike bei Facebook, und ich habe da schon Vorstrafen, unter anderem, weil ich mal einen oberkörperfreien Stockholmer beim Meditieren in der Innenstadt fotografiert und auf Facebook gepostet hat und der Algorithmus wahrscheinlich seine nackte Brust als Frauenbrust irgendwie sah, und solche Vorstrafen habe ich leider auch bei Facebook, und deswegen bin ich da jetzt wieder mal gesperrt. Algorithmen, das ist natürlich so eine Sache, da kann ich auch einen Freund von mir zitieren, der hat Bilder aus einem DDR-Buch abgedruckt auf Facebook, und da war auch jemand nackt, und dann ist er auch gesperrt worden für ein Buch, was in den 80er Jahren in der DDR überall gekauft werden konnte. Ja, es gibt ja dieses bekannte Zitat von Hermann Hesse, dieses deutschlandkritische Zitat, ja? Ja. Und dafür wurden bei Facebook Leute gesperrt, und dann hat die Bild berichtet, ja, dass es da einen Gerichtsprozess gibt, weil natürlich geklagt wurde, deutsches Kulturgut, Gedicht, natürlich ein bisschen wirklich extrem gegen die Deutschen. Ich kann es jetzt nicht frei zitieren und will mich nicht blamieren. Und ich habe dann über diesen Gerichtsprozess berichtet auf Facebook, habe dieses Zitat, dumm, ja, vielleicht, nochmal zitiert und dafür habe ich auch eine Sperre kassiert. Die ist auch noch eine meiner Vorstrafen. Es ist eine Art Bücherverbrennung ohne Feuer. Also ich sehe das Ganze auch mit großem Schrecken. Was ich dich unbedingt fragen möchte, wer deinen Kanal verfolgt, sieht, dass du eigentlich dauerhaft etwas herausgibst. Du musst einen unglaublichen Arbeitstag jetzt da in Stockholm haben. Erzähl doch mal. Ja, so wissbegierig wie ich vorher war, schon ich will die Welt verstehen, bin ich jetzt noch mehr in Bezug auf diese Pandemie, weil ich... ich sehe dunkle Wolken am Horizont. Ich denke, das ist ein Scheideweg, an dem die Menschheit steht und vielleicht einschneidender als jemals zuvor in der Geschichte der gesamten Menschheit, weil man ja doch sieht, dass es global passiert, was passiert und mit erschreckenden Bildern mittlerweile aus Australien, aus Kanada, aus anderen Ländern, wo rigoros gegen Menschen vorgegangen wird, die sich diese gentherapeutische, prophylaktische Behandlung nicht angedeihen lassen wollen. Und ich denke aber nur, das ist eine Sache von vielen, dass da noch mehr dahinter steckt, dass da vor allem dieser Pass, dieser Impfpass digital vorangetrieben werden soll, dass da vielleicht auch überhaupt eine digitale ID, also ich bin mir da eigentlich sogar recht sicher mittlerweile, dass es da eine digitale ID geben soll, wo ganz viele Daten verknüpft werden, vom Impfstatus bis zum digitalen Zentralbankgeld und Gesundheitsstatus, Kreditwürdigkeit und was man denn sonst noch so alles in sozialen Netzwerken oder was weiß ich, was man da alles da reintun kann, ja, und um uns ziemlich gläsern zu machen. Ich glaube, das ist Teil der Agenda. Gibt es auch eine schöne neue EU-Institution, die da gerade im Entstehen ist, findet man auch auf Wikipedia, einfach mal googeln, HERA soll das sozusagen das Pandemieministerium der EU sein, das dann zentral praktisch steuert, wie was in der EU geschieht, wenn eine Pandemie ist, für künftige Pandemien in Anführungsstrichen. Und da wird auch schon gesprochen, ganz offen, ja, von KI-gestützter, modernster Überwachungstechnologie, Kontaktverfolgung über Grenzen, wie aus gewissen früheren Filmen, Büchern etc. pp. Ist es da schon ganz offen auf Wikipedia nachlesbar oder in den Dokumenten, in den offiziellen Dokumenten der EU. Und das lässt mich im Moment nicht ruhen, leider alles. Ich habe auch schon leichte Pandemie-Kollateralschäden. Ich habe vorher ein recht gesundes Leben geführt und habe meinen Körper gepflegt und habe Sport getrieben, habe gesund gegessen. Und das hat alles sehr gelitten in letzter Zeit. Und ja, ich stecke da sehr, sehr viel Zeit rein und will auch immer, also Genauigkeit, ich weiß ja, wie leicht mal als alternativer Journalist irgendwie angegriffen wird und muss halt auch sehr genau sein. Und diese Fundstücke zu finden, ist manchmal auch eine ganz schöne Sucharbeit, ja, aber es ist sehr, sehr, sehr wichtig und ich glaube auch, dass wir einen entscheidenden Winter vor uns haben, wo vielleicht ja noch, weil die Angst vor dem Virus ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen am Abebben. Aber da werden ja gerade neue Szenarien aufgemacht. Wer aufmerksam liest immer mehr von Blackouts. Es gab diese Cyberpolygon-Übungen und Übungen sind ja immer interessant. Ist man ja seit Paul Schreiers Buch über die Pandemieübungen. Und wir müssen aufmerksam sein gerade jetzt. Und ich glaube, es ist nochmal eine entscheidende Zeit. Deswegen, schone ich mich mal jetzt nicht so gerade, sondern gebe ziemlich Gas. Telegram ist wahrscheinlich der sicherste Kanal. Du veröffentlichst deine Sachen auf Telegram und auf Facebook. Vielleicht ein ganz, ganz kurzes Wort zu Telegram. Wie findet man dich dort? Auf Telegram einfach Rosenbusch googeln oder Rosenbusch Channel. Der Adresse ist t.me/Rosenbusch. Aber ich habe auch einen großen Twitter-Kanal und ziemlich viel Impact auf Twitter mittlerweile mit irgendwie bald 15.000 Followern. Und es ist natürlich auch wichtig, auf Twitter Gut. Und das sieht man auch. Auf Twitter habe ich noch gar keine Sperre kassiert oder eine, weil ich, weil man mir was missverständlich irgendwie ausgelegt hat, aber wurscht, da war ich nicht mal irgendwie gesperrt, sondern es war nur eine Verwarnung. Und auf Twitter darf man noch sehr viel mehr. Und Twitter ist eine wichtige Plattform, das wird oft unterschätzt. Jetzt nicht, um das Volk zu erreichen, aber dort sind viele Wissenschaftler und Journalisten und ja, Meinungsführer sozusagen unterwegs, die sich dort oftmals auch auf Diskussionen einlassen, und deswegen mache ich dort auch sehr viel. Okay, Twitter bin ich selbst nicht so fleißig, aber sehr interessant auf jeden Fall, ja, gut. Ja, also ich bin da mal in eine Diskussion mit Dr. Drosten gekommen, der hat mir geantwortet, als er behauptet hat, man soll Schweden doch nicht mit Deutschland vergleichen, sondern mit Norwegen und den Skandinaviern. Und da habe ich halt widersprochen, und da hat er mich dann zitiert, hat dann mich getweetet, und da habe ich dann auch einen Thread. Wenn man sucht, zum Beispiel Rosenbusch, Twitter, Gezwitscher, Drosten, dann findet man diesen Thread. Das ist die, wir liefern da uns da eine Auseinandersetzung um, welche Parameter eigentlich sein sollten, gelten sollten, wenn man Länder miteinander vergleicht. Und er macht da eigentlich einen ziemlich großen epidemiologischen Fehler und verlinkt ein Bild auf die Bevölkerungsdichte, die aber als epidemiologischer Parameter ja eigentlich verfälschend ist. Es geht eher um den Urbanisierungsgrad. Also ich kann nicht einfach ein Land wie Schweden, wo im Norden kaum jemand lebt, ja, oder zwei Drittel des Landes eigentlich sehr dünn besiedelt sind, aber mit vielen großen Metropolregionen und Städten, kann ich nicht einfach sagen, ja, ich tue so, als ob die sich auf pro Quadratkilometer verteilt haben, die Schweden. Ja, und sowas ist halt, ich denke mal, das lesen ja dann auch andere mit, eben Meinungsführer und so weiter. Und da habe ich auch versucht, viel manchmal ein bisschen Energie reinzustecken, und auch mit Erfolg. Also ich habe auf Twitter doch, ja, am schnellsten gewachsene Kanal bis jetzt. Also ich denke, die Hörer haben es begriffen. Wir spielen jetzt noch einen Titel von Muse für dich, Uprising. Ein Wort zu diesem Song? Ja, einfach mal auf den Text hören, wer Englisch versteht, oder sucht ihn euch auf die Songtexte, kann man ja auch übersetzt im Internet finden. Also der Songtext ist, und ich finde auch das Lied gut und gute Musik. Uprising. Blues waren das mit Uprising. Ich spreche mit Henning Rosenbusch in Schweden. Wie ist die Situation aktuell bei dir im Land, bei dir in Schweden, bei dir in Stockholm? Ja, könnte ich jetzt viel erzählen, weil es ist differenziert zu sehen. Und auf der einen Seite erstmal so nach Deutschland eigentlich eine Parallelwelt, die hier im Moment noch, und ich sage wirklich absichtlich noch, weil ich nicht so frohen Mutes in die Zukunft schaue, noch ist hier eine Parallelwelt und es gibt weder 2G noch 3G. Der Impfstatus spielt in der Öffentlichkeit überhaupt gar keine Rolle. Die Maßnahmen sind eigentlich so gut wie weg. Es gab einen schwedischen Freedom Day, da hat die schwedische Jugend abgefeiert. Das ist jetzt übrigens da mal zum Update. Das ist jetzt die berühmten 2 Wochen oder sogar 3 Wochen bald hinterher und natürlich keine großen Anstieg der Infektionen, wobei natürlich jetzt auch in Schweden saisongemäß natürlich irgendwie wir wieder Infektionen sehen werden, was einfach nicht überraschend ist. Also was das betrifft, eigentlich im Moment mit den anderen skandinavischen Ländern zusammen, die ja alle ihren Freedom Day hatten, mal von Finnland vielleicht jetzt abgesehen, ein Hort der Freiheit in Europa, aber das auch mit Rissen langsam. Zum Beispiel in Stockholm ist eine Impfpflicht fürs Pflegepersonal plötzlich doch im Gespräch. In Stockholm geht's auch, so hört man jetzt von manchen Arbeitgebern, dass sie nach dem Impfstatus fragen, was bisher ein No-Go war in Schweden, weil das eigentlich ja eben auch Privatsache und es keine Impfpflicht gab. Und die offizielle Lesart ist immer noch, also Impfpflicht, sowas passt nicht zu Schweden und gibt es nicht in Schweden und wir kriegen das auch so hin. Aber sie sind unterm Strich, glaube ich, nicht ganz glücklich mit ihrer Impfquote, gerade im Gesundheitsbereich, Klammer, Ausrufezeichen. Und bei den 14- bis 29-Jährigen ist das Vertrauen in die Behörden nicht so groß wie bei den Älteren. Also die Älteren sind halt recht gut durchgeimpft in Schweden ohne großartigen Druck. Hier ist ein großes Vertrauen in die Behörden. Aber wie gesagt, die Behörden, das ist ein Unterschied in Schweden, nicht die Politik. Politik und Behörden muss man in Schweden sehr getrennt sehen und das ist wohl auch ein großer Punkt für diesen Sonderweg, den es da jetzt gibt. Die Schweden haben eine sehr unabhängige Behördenstruktur, die auch innerhalb ihrer Personalpolitik machen. Also es ist nicht so, dass es einfach ans Bundesgesundheitsministerium angegliederte Behörden sind wie in Deutschland, wie das RKI, PI etc., sondern vor 400 Jahren hat König Karl Gustav und sein Statthalter haben da mal diese Behörden wirklich unabhängig gemacht und dafür gesorgt, dass die eigenständig Entscheidungen treffen. Und das gilt eben bis heute, weil die Schweden damit gute Erfahrungen gemacht haben. Ja, finde ich ein interessantes, spannendes Thema, ja. Ja, also ich könnte jetzt stundenlang über Schweden sagen, erzählen. Also auf der einen Seite Parallelwelt, auf der anderen Seite eben doch EU. Und größtes Vertrauen, dass ich hier jetzt meine Zukunft planen kann, habe ich noch nicht. Hast du deinen Schritt ab und an bereut? Nein, weil ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich bin zwar jetzt ein bisschen einsam hier, wobei ich natürlich jetzt auch schon ein paar Leute kennengelernt habe und hatte vor allem im letzten Winter so meine Phasen, die waren nicht so gut. Und natürlich ist diese Arbeit, die ich gerade mache, im Dreck zu wühlen, auch nicht gerade immer so schön fürs Gemüt, sage ich mal. Aber ich weiß eigentlich sicher, dass ich in Coburg, wo ich herkomme, jetzt wahrscheinlich nicht so glücklich wäre. Und das würde sich am Ende auf meine Gesundheit sicherlich auch niederschlagen. Also ich werde da Aufträge machen müssen, mit Sicherheit, die mir, was weiß ich, Schulkinder in der Grundschule mit Maske fotografieren oder zum Impfzentrum, wenn es die Bratwurstaktion gibt. Das wären alles so Sachen gewesen, da hätte ich große Probleme mit gehabt. Und ich hätte natürlich auch diese, die Arbeit, die ich jetzt mache, weiß ich nicht, ob ich die so einfach jetzt zumindest in Coburg hätte machen können. Bundes-Noch-Gesundheitsminister Spahn kündigt ja ein Ende der epidemischen Lage an, eventuell im November. Wie bewertest du das? Also ich bewerte diese Aussprüche meistens ja fast gar nicht mehr. Ich zitiere da mal heute den Söder: Wenn wir das machen und diese pandemische Lage auslaufen lassen, dann können wir ja gar keine normalen, ganz normalen, hat er gesagt, ganz normalen Dinge mehr wie 3G, 2G, 2G und 3G Plus machen. Ja, Söder. Also ja, hat er heute Morgen rausgelassen. Man soll bitte immer gucken, wie viele Impfdosen gekauft wurden für die kommenden Jahre, die mit Sicherheit nicht verfallen sollen. Und ja, es kommen auch wieder neue Mutationen auf und die EU bereitet sich mit aller Kraft auf die nächste Pandemie vor. Und ich traue dem Braten überhaupt nicht, gar nicht. Also Optimismus verbreiten wir hier nicht und das Interview werden wir ja auch veröffentlichen und dann kann ja jeder auch in ein paar Jahren reinhören. Ich schließe mich da weitestgehend an, auch ich sehe da im Moment keinen wirklichen Optimismus. Eine doofe Frage erlaube ich mir noch zum Schluss. Schweden ist ja das Land der Kapelle ABBA, die nun wieder an den Start geht mit zwei aktuellen Singles. Sie sind übrigens bei mir derzeit Nummer 1 in meiner Musikplaylist sogar. Gefallen mir sogar sehr gut. Es soll ein neues Album kommen. Aber jetzt frage ich dich mal nach Schweden. Ist denn da ABBA-Fieber zu spüren? Oh ja, Echt? das, ja, also als diese Meldung kam, dass die wieder ein Konzert geben und alles, war hier schon ein Hype. Also so ABBA hat mal kurz alles überstrahlt, da gab es überhaupt keinen Corona und sonstigen Probleme in Schweden. Hier ist ja natürlich auch, das ist halt auch, also das muss man ja alles mal hier anders sehen, ne? Hier die ganze Zeit Corona jetzt natürlich auch eine riesige Rolle gespielt, aber nicht die einzige. Also hier war das nicht so, diese Panikverbreitung hat zwar stattgefunden, aber nicht in dem Ausmaß wie in Deutschland. Und so waren ja halt die anderen Probleme, die sie gerade haben, die in Schweden eine sehr große Rolle spielen in der politischen Diskussion mit diesen, ja, Clans in Städten, die sie nicht im Griff haben und der Kriminalität und der immer mehr Schusswaffenopfer in Schweden. Das war auch ein großes Thema. Gab ja auch wieder Anschläge in letzter Zeit. Ja, also ABBA und Ibrahimovic wieder in der Nationalmannschaft. Das hat kurze Zeit wirklich Eruptionen ausgelöst in Schweden. Das ist wie woanders auch, solche Schlagzeilen. Popstars, Sportstars, ist schon immer wichtig. Unter welcher Bedingung kannst du dir eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen? Ja, es ist eigentlich in einem Satz gesagt, wenn ich ohne meinen Impfstatus preiszugeben oder mich irgendwelche körperlichen Behandlungen unterziehen zu müssen, ein genauso freies Leben führen darf wie vorher auch. Also, und klar, also ich habe Angst vor gewissen Entwicklungen, was Überwachung, was, also ich bin ein großer Freidenker auch ein bisschen geworden jetzt mit meiner Entwicklung. Also, dass ich eben auch, ich habe alles hinterfragt irgendwann, Gesundheit, Körper, welche Ernährungsempfehlungen gibt es von der DGE und welche sind eigentlich vielleicht besser für dich und ist da eigentlich jeder Mensch gleich und so weiter und so fort. Also ich habe wirklich, meine Zeit bestand aus Hinterfragen in den letzten Jahren, wenn ich mich dann ja nicht sonstig irgendwie vergnügt habe und ich glaube, das ist in Gefahr. Also man sieht es an diesem Beispiel, dass ich da eben auf Facebook nicht mal mehr eine Studie von so einem bekannten Journal verlinken darf. Das heißt ja auch, dass wir in Zukunft immer weniger Zugriff auf irgendwelche kritischen Informationen bekommen und uns da vielleicht auf ein Wahrheitsministerium am Ende, um mal Orwell ins Spiel zu bringen, verlassen müssen. Und das ist für mich das ist ein Albtraum. Ja, für mich eigentlich auch. Und wenn du aber doch mal wieder nach Coburg fährst, dann halte einfach in Ilmenau an auf ein ungesundes Bier. Ja, aber sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und jetzt. Im Vorfeld ein bisschen telefoniert, mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Jetzt können Also wir bist uns. jeden eingeladen. Wenn du mal in der Gegend bist, Pandemieurlaub brauchst, im Moment ist der hier gut machbar. Ja, man kommt ja mit dem Schiff von Stralsund oder von der Ostsee sogar ganz gut rüber. Vielleicht machen wir das mal. Ich grüße dich auf jeden Fall nach Stockholm und wir gönnen uns jetzt ein bisschen heile Welt am Ende des Gesprächs mit ABBA und Don't Shut Me Down. The sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I'm fired up, don't shut me down. I'm motivated. I have learned to cope, and love and hope is why I am here now.